SPD und CDU. Das ist unser Bestimmung. Kleine 68 FF. Radikale Minderheit, wir sind eine kleine. Auf dem Weg zum neuen Menschen. In gewisser Weise, glaube ich, eine Revolution, und die hat natürlich erstmal, wie alle Revolutionen, die Sachen so umgedreht, dass es auch seine Nachteile hatte. Ich denke mir, hat sich schon viel bewegt, und ich finde es auch positiv, natürlich. Also ich denke, dass 68 schon eine Modeerscheinung war für viele, und dass unsere Eltern sich auch deshalb wieder so verändert haben, nachdem das halt jetzt vorbei ist, dass sie sich wieder ziemlich angepasst haben. Oder der andere Teil, 68 noch ziemlich nachhängt irgendwie und ständig davon erzählt, wie toll das doch war, aber heute irgendwie nichts mehr machen. Das ärgert mich auch immer wahnsinnig. Und ansonsten denke ich aber auch, dass sich schon viel verändert hat damals. Revolution oder Modeerscheinung? Für manche der damals Geborenen, wie für Jan Daniel Fritz und Esther Weiß, ist 1968 eine Chiffre für etwas, das ihr Leben geprägt hat. Die 68er-Bewegung wurde von ihren Eltern mitgetragen, und deshalb setzen sie sich damit auseinander. Ich habe da eigentlich ziemlich einen sehr geringen Bezug dazu, weil ich kenne mich auch hier gar nicht aus, was hier in Saarbrücken zu der Zeit war. Und also auch nur jetzt in der letzten Zeit, dass es eben 20 Jahre her ist, und also so als Jubiläumsinformationsserien aus Zeitungen oder Fernsehen. Ansonsten weiß ich auch nicht so viel drüber. Also da war halt die Studentenbewegung, und die haben sich eben dafür eingesetzt, dass es liberaler wird und dass sie eben auch aktiv im Stundenplan so mit einwirken können. Ja, das ist eigentlich so, was mir jetzt so ad hoc einfällt. Dass da die Studenten eben mehr an irgendwelchen politischen Veranstaltungen teilgenommen haben, als studiert haben und so weiter. Und ja, eigentlich alle Studenten rot waren, und ich glaube, ziemlich viel passiert ist damals. Ziemlich wichtige Sachen auch. Für die meisten anderen heute 20-Jährigen sind die Aktionen der Anti-Autoritären jedoch weit zurückliegende Geschichte, von der sie allenfalls Bruchstücke kennen. Bezüge zum eigenen Leben bestehen für sie scheinbar nicht. 68 haben wir alle geglaubt, sie hätten das mit erfunden. Das stimmt natürlich nicht. Wir sind ihnen auf eine weltpolitische Welle gesprungen und mitgeritten. Das war ungeheuer schön. Aber 68 ist schon was Einmaliges von der historischen Konstellation. Es ist eine kulturelle Verarbeitung des Zweiten Weltkriegs, beziehungsweise in Europa auch der Nichtverarbeitung des Zweiten Weltkriegs. Es steht weltpolitisch im Umbruch des Ende des kolonialistischen Zeitalters, das heißt in den 50er Jahren die Kolonien von England, die sind alle unabhängig geworden. Es ist aber noch nichts Neues entstanden, aber es ist eigentlich das große Ende des Weltimperialismus. Und der Vietnamkrieg steht eben in dem Zusammenhang, nicht nur, dass da irgendwie ein Interessenkrieg ist, sondern auf dem Hintergrund der Befreiungsträume der Dritten Welt. Das Pathos der Befreiung kann aber nur dann da sein, wenn noch nicht die Freiheit langsam erarbeitet wird. Das dauert immer länger. Und ich glaube auch, das Dritte ist, dass noch einmal, und ich glaube zum letzten Mal, die Idee der Revolution in Industrienationen groß aufgeleuchtet ist und zu Ende gefeiert worden ist. Weil, dass man in der Industriegesellschaft Revolution macht, ohne dass die Leute mitmachen, das funktioniert nicht. Und irgendwie zeigt die Geschichte seit 45, dass die Leute keine Lust haben, Revolution zu machen in der Industrienation. Und deswegen glaube ich, dass 68 eine einmalige welthistorische Konstellation war, bei der man mitmachen konnte oder nicht. Geprägt hat man die nicht und man hat sie auch nicht erfunden. Man war dabei und kann davon zehren. Und es ist irgendwie schade, dass Leute, also die heute in dem Alter sind, dass sowas Bewegendes nicht erleben können. Aber so ist es halt. Die Geschichte ist ungerecht. Eine Zeit ungeheurer Lebendigkeit, wo fast alles, was vorher dumpf, unbewusst, unnachgefragt gestimmt hat, auf den Kopf gestellt wurde, das sehr vital und lebendig machende Gefühl von, man könne wirklich sein Leben nach seinen eigenen Möglichkeiten gestalten. Dazu kam natürlich die Vorstellung, die ganze Umwelt und den ganzen Staat natürlich noch mit. Also eine riesige Vorstellung von Freiheit, die ungeheure Energien freigesetzt hat. Anders ist diese irrsinnige Arbeit, die da geleistet worden ist, zeitlich gar nicht zu verstehen. Für viele der Beteiligten von damals, wie für Matthias Belz vom vorläufigen Frankfurter Fronttheater und die Kabarettistin Hilde Wackerhagen, ist die Revolte Bestandteil ihres Lebens. Aus ihr schöpfen sie noch immer Energie für die berufliche Arbeit und die private Existenz. Der Aufbruch zu neuen politischen Zielen und der Versuch, neue Lebensformen auszuprobieren, ist für sie nicht beschränkt auf eine historisch und lebensgeschichtlich begrenzte Etappe. Ihre Gegenwart wird weiterhin von den Erfahrungen der Vergangenheit geprägt. Für andere ehemalige 68er, wie beispielsweise die Eltern von Esther und Jan Daniel, sind Ehe und geregelter Beruf heute wichtiger als die Ideale von damals. Der Aufbruchsversuch in eine bessere Zukunft ist ein Stück ihrer Geschichte. Heute gelten für sie jedoch andere Grundsätze. Zwar blicken viele von ihnen immer noch stolz zurück, doch ist wohl auch ein bisschen Resignation dabei. Denn ihre großen Ideale von damals haben sie nicht verwirklichen können. Die Apo-Opas also und die Jugendlichen von heute. Und wir, die Leute meiner Generation, die damals so um die 12 Jahre alt waren, stehen irgendwo dazwischen. 68 ist für uns einerseits Geschichte, denn sehr bewusst haben wir die Zeit nicht miterlebt. Andererseits sind Bilder von damals noch genauso lebendig in unseren Köpfen wie die empörten Reaktionen unserer Eltern und Großeltern. Ein Hauch von Neid macht sich bemerkbar, wenn wir die Veteranen heute begeistert erzählen hören. Diese Aufbruchsstimmung hätten wir auch gern miterlebt. Viele von uns haben dann allerdings in den 70er Jahren die Friedens- und Anti-AKW-Bewegung miterlebt und mitgetragen. Bremen, heißer Wüstensand. Keine Atempause, Geschichte wird gemacht, es geht voran. Aber wir wollen hier ja keine Beweihräucherung betreiben, weder der 68er noch unsere eigene. Wir wollen überprüfen, was geblieben ist von den Träumen, Idealen und Zielen der Anti-Autoritären und welche Spuren ihre Proteste in der heutigen Gesellschaft hinterlassen haben. Unter den Talaren der Muff von 1000 Jahren, so lautete der Slogan, mit dem die Studenten vor 20 Jahren gegen die veralteten Universitätsstrukturen zu Felde zogen. Die Ordinarienuniversität ist heute abgeschafft. An ihre Stelle ist die Gruppenuniversität getreten. Die vier Gruppen, Professoren, wissenschaftliche Mitarbeiter, sonstige Angestellte und Studenten, sind in den verschiedenen Universitätsorganen vertreten. Ihren Charakter als Eliteinstitution, auch er wurde von den 68ern heftig attackiert, haben die Hochschulen verloren. Der Anteil der Arbeiterkinder unter den Studenten ist angestiegen. Nicht zuletzt dank der finanziellen Förderung durch das BAföG, das Berufsausbildungsförderungsgesetz. Der Slogan der Regierung Brandt, mehr Bildung für immer mehr Menschen, hat zu einem Ausbau der Universitäten geführt. Die Folge davon war, dass sie zu unübersichtlichen Großbetrieben wurden, aber deswegen nicht besser. Stattdessen macht sich, angesichts der nach dem Studium drohenden Arbeitslosigkeit und des Zwangs zur Rückzahlung der BAföG-Leistungen, besonders bei den Abiturienten aus finanzschwächeren Familien die Tendenz bemerkbar, gar kein Studium mehr aufzunehmen. Angesichts schlechter beruflicher Aussichten und eines verstärkten Konkurrenzkampfes macht sich unter den Studenten selbst in den letzten Jahren eine zunehmende Entpolitisierung bemerkbar. Die letzten großen Protestaktionen fanden Ende der 70er Jahre statt. Von den ehemals zahlreichen K-Gruppen sind heute nur noch wenige aktiv. Und auch die Proteste gegen Umweltzerstörung und Aufrüstung, die von Hochschulgruppen mitgetragen wurden, sind seit längerer Zeit verstummt. Man kämpft heute überwiegend für sich selbst und die eigene Karriere. Naja, man sitzt in Vorlesungen und wenn man fertig ist, dann geht man dann auch meistens. Also ich glaube nicht, dass da so ein großes Engagement noch vorhanden ist, wie das vor 20 Jahren war. Es ist also mehr passiv, was das Politische betrifft, in der Uni. Also als ich angefangen habe zu studieren, hat mein Vater mir gesagt, also wenn du zur Uni kommst, da wo die roten Fahnen hängen, da ist der Aster. Nun habe ich an der ganzen Uni noch keine roten Fahnen gesehen und den Aster habe ich inzwischen auch so gefunden. Aber meistens ist es, glaube ich, so, dass die meisten Studenten, die interessieren sich ziemlich wenig für Politik und irgendwelche Studentenparlamente und solche Sachen. Das Studium ist das Wichtigste und das irgendwie zu schaffen. Aber sonst ziemlich wenig. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Mit einer Arbeitslosenzahl von über 2 Millionen. Mit dem Abbau von Sozialleistungen und dem Ausbau der Kontroll- und Überwachungstechniken hat sich die Situation in der Bundesrepublik seit dem Aufbruch der 68er zu mehr Freiheit eher verschlechtert. Andererseits haben sich mit den Bürgerinitiativen, den großen Bewegungen gegen Aufrüstung und Umweltzerstörung, für die Gleichberechtigung der Frauen und mit dem Einzug der Grünen in die Parlamente neue Formen politischer Arbeit herausgebildet. An die Seite der traditionellen Parteipolitik ist eine Politik von unten, eine Politik der Betroffenen getreten. Sie nehmen ihre Anliegen verstärkt selbst in die Hand, auch und vor allem gegen die Entscheidungen von Regierungen und Parlamenten. Das System hat allerdings wiederum gelernt, dieses kritische Potenzial zu integrieren. Die bestehende Gesellschaftsordnung wurde durch die Proteste nicht aufgehoben, wie die antikapitalistischen 68er das anstrebten, sondern modernisiert und überlebensfähiger gemacht. Und seit die immensen Ausmaße der Umweltzerstörung, des Waldsterbens und der Verschmutzung der Meere bekannt geworden sind, seit die Gefahren der Technik durch Tschernobyl erfahrbar wurden, blicken die meisten Bundesbürger skeptisch in die Zukunft. Die unsichere Arbeitsmarktlage trägt ein Übriges dazu bei. Die Angst vor der Zukunft ist für viele größer als die Hoffnung auf Veränderung. Die Utopien der 68er sind längst begraben. Es lebe der Zentralfriedhof und alle seine Toten. Beendet ist für Lebende hat ausnahmslos verboten. Wer der Tod auf Festherd gibt, die ganze lange Nacht. Und von dir ist kein Zigarettenkarten braucht. Der Vietnamkrieg wurde beendet. Die Amerikaner mussten sich geschlagen und mit großem Prestigeverlust zurückziehen. Doch der Dogmatismus der neuen kommunistischen Regierung des Landes hat die Illusionen und Hoffnungen vieler Linker zerstört. Unterdessen geht die Ausbeutung der Dritten Welt durch die Industrienationen uneingeschränkt weiter. Die Kluft zwischen den reichen und armen Staaten hat sich mit dem Ansteigen des Wohlstands im Westen und der Verelendung in vielen Ländern Afrikas und Südamerikas noch vergrößert. Was ist also letztlich übrig geblieben von den Zielen der 68er? Es war sogar der Verdienst der außerparlamentarischen Bewegung. In drei Fragen würde ich ihn sehen. Erstens, den Begriff Internationalismus mal wieder in diese fürchterlich spießige, miefige deutsche Politik gebracht zu haben, also die ganzen Drittweltbeziehungen und allen voran das Kapitel Vietnam. Und die Auseinandersetzung mit den USA, die bis heute nötig ist. Und das andere war, es wurden auch solche Themen in die Diskussion gebracht, die lange verschüttet waren oder teilverschüttet waren. Wie, wer verfügt eigentlich über die Produktionsmittel? Wem gehört eigentlich der Wert, der in dieser Gesellschaft geschaffen wird? Und es wurde die Frage thematisiert, allerdings nicht bis zu Ende durchdacht. Man hat ja zum Teil die Hierarchien in den eigenen Organisationen wieder angefertigt. Die ganze Frage, wie eine Gesellschaft aufgebaut, was ein Herrschaftsapparat ist, wie sich der zusammensetzt und mit welchen Auswirkungen auf die Köpfe, aufs Bewusstsein von Menschen. Gekämpft wurde 1968 aber nicht nur für Vietnam, gegen die Notstandsgesetzgebung und für eine Verbesserung der Lage an den Universitäten. Es ging auch um die Auseinandersetzung mit dem deutschen Faschismus. Die Gefahr, die heute in diesem Lande vorhanden ist, ist der Faschismus in den Institutionen, ist der Faschismus in der Struktur. Die Struktur ist kapitalistisch und die haben wir zu stürzen, um die wirklichen Grundlagen des deutschen Faschismus zu beseitigen und eine demokratische Gesellschaft in Deutschland endlich einzuführen. Nicht zuletzt durch das Beharren der Antiautoritären auf diesem Thema mussten in der Bundesrepublik Verdrängungsmechanismen abgebaut werden. Verstrickungen angesehener Unternehmen in die Massenmorde an Juden und Zigeunern kamen ebenso zutage, wie die nationalsozialistischen Vergangenheiten berühmter und staatstragender Persönlichkeiten. Noch 1978 musste zum Beispiel der baden-württembergische Ministerpräsident Filbinger wegen seiner umstrittenen Tätigkeit als Nazi-Marinerichter zurücktreten. Wie gern und schnell man von solchen Erkenntnissen jedoch wieder ablenkt, davon zeugen die in den letzten Jahren unternommenen Versuche prominenter Historiker, die nationalsozialistischen Gräueltaten mit Massenmorden in anderen Staaten gleichzusetzen. Lieber Rudi Dutschke, wird Vati sagen, das ist ja alles ganz gut und schön, aber kaputt schlagen kann jeder. Doch wie ist denn mit Ärmel aufkrempeln, zupacken, aufbauen? Ja, Vati scheut keine Auseinandersetzungen und trotz allem hat er ein Herz für die jungen Leute. Lieber Rudi Dutschke, wird Vati sagen, wissen Sie, was das hieß? Studieren damals. Keine Bücher, kein Brot, kein Bier. Ja, da hatte keiner Flausen im Kopf. Die Welt verbessern und so. In alten Kommissklamotten. Paar Mal gewendet. So sind wir rumgelaufen. Aber wir haben uns gewaschen. Wenn es keine Seife gab, mit Sand. Ja, und mit Sand. Von wegen Asta, mit Bestimmung. Wisst ihr, was der gemacht hat? Gehanzelt. Das Virus ist das. Die Springerblätter erscheinen weiter, und zwar im gleichen Stil wie vor 20 Jahren. Auch die weitergehende Kritik der 68er scheint ungehört geblieben zu sein. Zwar warnen weiterhin Medienkritiker vor unbegrenztem Fernseh- und Videokonsum, doch die Entwicklung läuft völlig unbeeinträchtigt davon. Ist es nicht mehr Heinz Erhard, der die Bundesbürger zu abendlicher Stunde von Politskandalen und Alltagssorgen ablenkt, so sind es heute eben Professor Brinkmann oder J.R. Ewing. Die Unterhaltungsindustrie funktioniert nach wie vor. Allerdings die Spießigkeit der 50er und frühen 60er Jahre mit ihren prüden Moral- und strengen Ordnungsvorstellungen ist weitgehend aufgebrochen. Viele leben heute verhältnismäßig ungestört das, was einst die härtesten Kämpfe erforderte. Bereits Ende der 70er Jahre lebte ein Drittel aller jungen Paare ohne Trauschein zusammen. Wohngemeinschaften gehören zum Alltag. Uneheliche Kinder gelten nicht mehr als Schande. Es gibt mehr Freiraum für alternative Lebensformen. Andererseits wurden gerade in den 70er Jahren viele soziale und private Bindungen aufgelöst. Der ungebundene Mensch wurde zum Leitbild. Die Familie galt nicht mehr als erstrebenswertes Ziel. Es war schick, allein bzw. als Single zu leben. Die Zeit der Selbstverwirklichung schien gekommen. Bereits 1977 waren von den gut 24 Millionen Haushalten in der Bundesrepublik fast ein Drittel Einpersonenhaushalte. Erst in den letzten Jahren hat Heiraten wieder Konjunktur. Das Verlangen nach einer festen Bindung geht einher mit dem Wunsch nach sozialer Sicherheit. Umfragen ergeben heute nicht mehr das Bild einer Nullbock- oder Single-Generation, sondern das Gegenteil. Viele Jugendliche streben wieder ein Leben in geregelten Bahnen an. Und gleichzeitig macht sich ein verstärktes Interesse an Leistung und Karriere, an Konsum und Wohlstand bemerkbar. Die meisten Leute, die interessiert heutzutage halt nur noch ihre Bequemlichkeit und ihren, sagen wir mal, damit sie ihren Konsum befriedigen können. Und also sonst interessiert sie eigentlich nichts. Also möglichst bequem leben, nicht viel dafür arbeiten, möglichst wenig dafür arbeiten und also möglichst viel aus dem Leben rausziehen. Ne? Ja, ich glaube, das Leistungsdenken, das Ellbogendenken, das ist immer ganz schön also verankert in den Leuten. Also was ich jetzt so mitbekommen habe, und das finde ich halt irgendwo mies. Der Wunsch nach Sicherheit und einem geregelten Leben hat, wie schon angedeutet, mittlerweile auch viele der alten 68er eingeholt. Für mich ist es erschreckend, wenn ich sehe, dass meine Eltern in gewisser Weise zwar anders als ihre Eltern sind, aber sich doch irgendwie wieder ein bisschen in die Richtung entwickeln. Also mein Vater ist zum Beispiel verheiratet wieder, hat zwei Kinder, hat ein Geschäft, hat sich jetzt ein Haus gekauft und dieses Heiraten wird, glaube ich, auch wieder modern so unter den Leuten. Also gibt es jetzt wieder mehr Hochzeiten und die bilden jetzt alle wieder ihre Gründen, ihre Familien. Und eine Freundin hat mir neulich erzählt, die ich auf einer Demo getroffen habe, ihre Mutter meinte, sie müsste da nicht hingehen, sie hätte genug getan früher und sie fühlte sich durch ihre Tochter genug vertreten. Die haben, weiß nicht, geben das so ein bisschen an uns weiter, also meine Mutter auch, so dass das jetzt mal unsere Aufgabe ist. Und sie sind ja eher so ein bisschen vorsichtig, also alles, wo es Ärger geben könnte. Karriere, so heißt der Weg zum Ziel. Karriere ist ein Gesellschaftsspiel. Karriere, das Wort hat falschen Klang. Karriere heißt manchmal Untergang. Schon, dass man also eine Radikalität auch behalten kann in den allerverschiedensten Berufen. Und es keineswegs so ist, dass man in der Gesellschaft irgendeine Position hat, diese Position dazu führt, dass man seine politischen Meinungen verliert. Das Problem ist sozusagen nicht die Position, sondern das Problem ist das Älterwerden, das sich einpassen sozusagen auf eine ganz andere Weise. Und da ist was dran, dass man, wenn man sagt, also gut, die Generation, die 1968, 25 war, sagen wir mal, die ist heute 45. Und wenn es wahr ist, dass die Generation zwischen 40 und 60 die Gesellschaft prägt oder die politische Struktur einer Gesellschaft prägt, dann kommt da ein bisschen wenig, das kann man sagen. Kennzeichen unserer von vielen postmodern genannten Gesellschaft ist die Vielfalt kultureller Strömungen und unterschiedlichster Lebenseinstellungen. Heute gibt es Yuppies und Punker, Schickimickis und Müslis, durchgestylte Gruftis und immer noch die leicht angegrauten Jeansträger. Alles ist erlaubt ob grüne Haare oder schwarze Lippen, ob Ratten am Revier oder Petticoats unterm Rock. Nichts hat mir den provokativen Schreckeffekt der frühen Jahre. Ich könnte mich manchmal maßlos aufregen, wenn irgendwelche alternde Grünen, sagen wir mal so um die 40 oder so, ne? Wenn die erzählen, die Jugend von heute sei so schlaff, dann finde ich das unverschämt, weil es gibt die Jugend nicht. Es gibt unheimlich viele verschiedene Menschen zwischen, was weiß ich, vielleicht 15 oder 14 und 25, die ganz verschiedene Ängste und Sorgen und Probleme und Interessen haben und ganz verschiedene Erfahrungen auch schon. Die kann ich nicht in einen Topf schmeißen. Es gibt nicht die Jugend, es gibt nicht die Autonomen, es gibt nicht die Frauenbewegung, es gibt ganz Unterschiedliches. Es gibt auch die eher Unauffälligen. Es gibt die arbeitslosen Jugendlichen, die deshalb zur Bundeswehr streben. Und es gibt die schätzungsweise 50.000 Drogenabhängigen, die ihre Sucht nicht selten durch Kriminalität und Prostitution finanzieren. Das Land, in dem wir leben, also das Land, sich sehr verändert hat durch die Spuren, die von den 68er herkommen. Auf der anderen Seite natürlich auch das Land sich immer mehr zum Schlechten verändert hat. Jetzt lasse ich mal den Überwachungsstaat völlig weg, ja. Weil zwei Drittel, das sind ja nur zwei Drittel, aber immerhin, immer besser geht, der Wohlstandsstaat immer erdrückender wird, weil wir immer mehr amerikanisiert werden, nicht? Die Identität geht ja vollkommen verloren. Dort, wo also die Möglichkeit dazu da ist, von den Eltern her oder schon von der eigenen Position her, läuft es aufs reine Amüsieren raus und aufs Karrieremachen. Und aufs Anpassen. Und bei dem anderen Drittel läuft es in die Verzweiflung. Es gibt die Angepassten und die Aussteiger, die Unpolitischen und diejenigen, die in Bürgerinitiativen oder bei den Grünen doch noch etwas verändern wollen. Und es gibt weiterhin auch die, deren Ziel die Zerstörung ist. Im jetzigen Stand der Gesellschaft will ich ja erstmal das kaputt machen. Und damit erreichst du was erreichst du damit? Ja, was erreichst du mit deinen Veränderungen? Mit den Veränderungen erreichst du doch im Endeffekt, dass du dem System die Möglichkeiten gibst, sich selber zu verbessern, dass du sozusagen, die Linken, die was verändern wollen und dabei diese kleinen Schritte machen, dass die sozusagen dem System die Fingerzeige geben, wo sind Sachen falsch, wo können Sachen ausgebügelt werden und du es im Endeffekt perfektionierst dadurch. Ja. Das dadurch unterstützt. Ja, und was erreichst du mit deiner Methode? Wenn alles hier kaputt gemacht ist, kann man vielleicht was Neues aufbauen. Wer baut das auf? Das wird man dann sehen. Die übrig gebliebenen. Da gibt es aber noch keine weiteren Vorstellungen, wie man das dann macht. Ich da denke, das ist die Erfahrung der Geschichte, dass das Volk in so einer Situation immer einigermaßen selbstständig ist. Das Volk ist aber nicht hinter dir. Meine Utopie ist völlig von dem Pragmatischen hier und jetzt getrennt. Ich habe eine Vorstellung von der Gesellschaft, wie ich die mir vorstelle, von einer befreiten Gesellschaft, wo ich völlig überzeugt davon bin, dass ich die nicht erleben werde. Und möglicherweise auch meine Kinder nicht oder so. Ne? Also ich halte es auch für viel wahrscheinlicher, dass hier sowieso alles in den Arsch geht vorher. Und deswegen kann ich überhaupt gar nicht meine Utopie darauf aufbauen, zu sagen, das ist was ich jetzt gerade erreiche oder wo meine Arbeit drin besteht, sondern meine Utopie bestimmt mein Gewissen. Mein Gewissen sagt mir, weil ich diese Utopie habe, muss ich handeln. Ich bin davon überzeugt, wir werden es schaffen. Ich male mir die Zukunft nicht aus, nee. Also habe ich auch keine Lust drauf. Also ich meine, ich denke mir, hat sich auch was verändert, dass 68 noch so aus der Zeit, wo eigentlich alles bergauf ging, so Konsum und so weiter und alles sehr positiv gesehen worden ist, also die Zukunft vor allen Dingen auch und jetzt eigentlich seit den 80ern oder so vielleicht mit No Future und so, also hat alles schon so auf mich, glaube ich, auch gewirkt, dass ich mir also Zukunft nicht unbedingt mit was Positivem in Verbindung bringe. Ich bin mir sicher, dass ich nie irgendwie was Geregeltes machen möchte, so wie es jetzt meine Eltern eigentlich wieder machen. Ich möchte schon meine Interessen verfolgen und ich weiß nicht, ich fange jetzt ein Philosophiestudium dann an und das ist halt was mich interessiert, aber ich gucke mich, glaube ich, nicht irgendwie so um, dass ich einen festen Arbeitsplatz habe oder so. Also das ist das, was ich denke, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Waiting for the sun. Waiting.